Meru Kudeha OK Auf dem Weg Ja, die Scheine in Lila, ich steig in den Siebener mit meinem Birra, der neben mir ist also Auf dem Weg Ja, wir tragen damals eine Goldkette, Jim ist in Ortega, baut sich der Birra ein Besen und zählt es Auf dem Weg Ja, die Scheine in Lila, ich steig in den Siebener mit meinem Birra, der neben mir ist also Seine Goldkette, Jibbits in Ortega, baut sich der Birra ein Besen und zählt es Bre, komm her auf den Weg Richtung Montclair Von der Straße in die Charts hin, Rüsselsheimer Main City Bra ist schon schwer, aber wird mit der Zeit Inshallah auf den Weg Richtung 1 Ja, Walla, jetzt wird es heiß, aber fragst dich, warum ich Meru heiß Mein Name Enes Meral, Inshallah auf den Weg Richtung Halal Scheiß auf die Hater, ich gucke nach vorne und trete mit voller Kraft auf das Pedal Kude, ha! Ja, du willst mich aufwacken, Tama, Rap, ich will dich auslachen Nur Meru kann Song für den Hof machen Auf den Weg Richtung Batz in den Bauchtaschen Ich lasse sie reden, Digga, ich habe Ideen Auch wenn ich mal irgendwann falle, doch glaub ich, werde schon wieder aufstehen Blau Lichter zu sehen, Digga, ich höre sie reden Russell ist ein Digga, wo City am Rennen, gefährliche Gegend beim Play Ey, wir reden nicht viel, Grün-Gelb-Bieler ist unser Ziel DB-Member ist Baba-Team, Bruder, ja, ja, fick noch ein Beat Werde zerficken, Geschmack, ich bin der Rapper und Kicker am Block Schreibe die Texte und alle in meiner Hook pumpen die Lieder und schreien der Meru Support Auf dem Weg Ja, die Scheine in Lila, ich steig in den Siebener mit meinem Birra, der neben mir ist also Auf dem Weg Ja, wir tragen damals eine Goldkette, Jibbits in Ortega, baut sich der Birra ein Besen und zählt es Bre Auf dem Weg Ja, die Scheine in Lila, ich steig in den Siebener mit meinem Birra, der neben mir ist also Auf dem Weg Ja, wir tragen damals eine Goldkette, Jibbits in Ortega, baut sich der Birra ein Besen und zählt es Aufgewachsen mit Menschen, die zu viel gefickt haben, heute in U-Haft sind Leute sagen, dass Meru wie Tupac mit liefert, so krasse Force denkst ihr, dass Meru spinnt Bin ich blind und ich weiß, was ihr abgeht Paramacht hat Brie, zu viele mit Hassleben, ja du kannst gehen Ich bretter die Rapper, Barretta muss nicht mal sein, meine Force sind zu geil Rapper ne fette assige Line, ja nur bla bla, redest und redest, doch bist du kein Russin Sein bleibt dir eins und ich weiß, dieser Teil bringt nicht weiter, hat so ein Hype Meru, der Meru, er war ganz weit unten, ich hol mir mein Hack und ich zeig's euch unten Du weißt genau, ich habe alles gefickt, meine Stimme, meine Force, jeder Song ist ein Hit Ich lasse sie reden Digga, ich habe Ideen Auch wenn ich mal irgendwann falle Doch glaub ich, werde schon wieder aufstehen Blau Lichter zu sehen Digga, ich höre sie reden Russell ist ein Digga, wo City am Rennen Gefährliche Gegend beim Play Wir reden nicht viel Grün-Gelb-Bieler ist unser Ziel DB-Member ist Baba-Team Bruder, ja, ja, fick noch ein Beat Werde zerficken, Geschmack Ich bin der Rapper und Kicker am Block Schreibe die Texte und alle in meiner Hook Pumpen die Lieder und schreien der Meru Support Auf dem Weg Ja, die Scheine in Lila, ich steig in den Siebener mit meinem Birra, der neben mir ist also Auf dem Weg Ja, wir tragen damals eine Goldkette, Jibbits in Ortega, baut sich der Birra ein Besen und zählt es Bre Auf dem Weg Ja, die Scheine in Lila, ich steig in den Siebener mit meinem Birra, der neben mir ist also Auf dem Weg Ja, wir tragen damals eine Goldkette, Jibbits in Ortega, baut sich der Birra ein Besen und zählt es Bre